Zuerst Darlene Love, ihre Version von Chapel of Love. Danach die Ronettes, ein Hit für sie 1964 in den USA, Walking in the Rain. Einige Jahre später nahm es in England die Walker Brothers noch einmal auf und brachten es dort in die Hitparade. Mitte der 60er strahlte der typische Wall of Sound Phil Spectors auf andere aus, nicht nur auf Brian Wilson und die Beach Boys, vorhin in der ersten Stunde ein Thema, sondern hier zum Beispiel gleich auf die besagten Walker Brothers. Das waren eigentlich drei US-Boys, die sich aber in England niedergelassen hatten und eigentlich nur dort so richtig erfolgreich waren. Wenn man ihr The Sun Ain't Gonna Shine Anymore von 1966 hört, hört man eigentlich den Phil Spector Sound. Der war daran aber nur gar nicht direkt beteiligt, hat das Ganze aber entscheidend beeinflusst.